Bei einem Bombenanschlag sind in der jordanischen Hauptstadt Amman zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich um einen Ägypter und einen Iraker. Sie wollten in einen nahegelegenen Schnellimbiss, als sich die Explosion etwa 2 Meter von ihnen entfernt ereignete. Der Anschlag galt offensichtlich einem führenden Mitarbeiter des jordanischen Geheimdienstes. Ali Boujak leitet dort die Antiterroreinheit. Die Bombe, die unter dem Auto seiner Frau versteckt war, wurde gegen 7:30 heute Morgen ferngezündet. Boujak und seiner Familie ist dem Vernehmen nach nichts passiert. Maskierte Spezialeinheiten von Polizei und Sicherheitsdienst riegelten das Gelände, das mitten im belebten Zentrum Ammans liegt, weiträumig ab. Bombenexperten durchsuchten Autos und Häuser nach Sprengstoff. Eine offizielle Erklärung zu dem ungewöhnlichen Vorfall gibt es nicht. Solche Bombenattentate sind eigentlich völlig untypisch für Jordanien. Das letzte in etwa vergleichbare Ereignis liegt mehr als 10 Jahre zurück. Damals hatte eine heute nicht mehr existierende Fundamentalistengruppe Anschläge gegen Hotels und Kinos verübt, die aber alle glimpflich ausgegangen waren. Die Spekulationen in Amman zum möglichen Hintergrund der Tat kreisen um 2 Erklärungen. Ein Anschlag von Osama bin Laden-treuen Gruppen wird nicht ausgeschlossen, da Jordanien der internationalen Antiterrorkoalition beigetreten ist. Oder aber es wird ein Zusammenhang mit einem Bankenskandal im Königreich gesehen. Darin sollen unter anderem auch ehemalige und noch aktive Mitglieder des Geheimdienstes verwickelt sein. Ein Beitrag von Jörg Kaminski. Er ist 56 Jahre alt, von Beruf Psychiater, und soll für den Tod von mehreren 10.000 Menschen verantwortlich sein, die wegen seiner Kriegspolitik in Bosnien-Herzegowina gestorben sind. Bereits 1995 hat das UN-Tribunal Radovan Karadzic deshalb wegen Völkermords, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstößen gegen das Kriegsvölkerrecht angeklagt. Dass niemand, auch nicht Karadzic, der Gerechtigkeit zu entfliehen vermag, das galt es und gilt es zu zeigen, auch wenn diesmal der SWR-Einsatz in Bosnien noch vergeblich war. Anke May schildert die Verbrecherjagd. Es waren einige hektische Stunden, in denen man glauben konnte, diesmal sei es wirklich ernst. Schon oft hatte es in Bosnien Gerüchte gegeben, die Festnahme des früheren bosnischen Serbenführers Radovan Karadzic stünde kurz bevor. Doch heute war offenbar mehr dahinter. Um 8 Uhr am Morgen hatte der Einsatz der SVOR-Truppe im Osten Bosniens begonnen. Das kleine Bergdorf Celibici, unweit der serbischen Hardliner-Hochburg Foča, wurde von den Soldaten der Friedenstruppe abgeriegelt. Mit Hubschraubern waren die Sondereinsatzkräfte von Mostar in die Grenzregion zu Montenegro geflogen. Einwohner von Celibici berichteten dem bosnisch-serbischen Fernsehen, dass es zu heftigen Schusswechseln gekommen sei. Man habe Explosionen gehört, der Strom und die Telefone seien abgeschaltet worden. Die Häuser von Celibici wurden durchkämmt, doch der Mann, den die SVOR-Truppen offensichtlich festnehmen wollten, war nicht da. »Wir haben Karadzic nicht gefunden«, hieß es von NATO-Seite kurz und knapp. Stattdessen sei man auf 3 Waffenlager gestoßen, in denen Panzerabwehrfäuste, Gewehre, Granaten, Minen und großkalibrige Munition versteckt gewesen seien. Möglicherweise gehörten sie zum Versteck des wohl meistgesuchten Kriegsverbrechers in Bosnien, dessen Leibgarde man nachsagt, bis an die Zähne bewaffnet zu sein. Doch sowohl von diesen Bodyguards als auch von Karadzic selbst fehlt offensichtlich jede Spur. Seit Monaten hatte es Gerüchte gegeben, dass sich Karadzic in Celibici aufhalten könnte. Heute soll es bei der SVOR dafür ganz konkrete Hinweise gegeben haben. Und deshalb, heißt es in Sarajevo, sei der Zugriff am Morgen erfolgt. Ob es einen Tipp gegeben hat, sodass Karadzic noch rechtzeitig fliehen konnte, oder ob er überhaupt nicht vor Ort war, ist offen. Der Einsatz wurde jedenfalls am Mittag erfolglos abgebrochen. Eine Meldung des bosnischen Fernsehsenders TV99, wonach Karadzic festgenommen worden sei, wurde von der SVOR sofort dementiert. Es habe keinerlei Festnahmen in der Region Foča gegeben und bei dem Einsatz sei auch niemand verletzt worden. Aber zumindest habe die SVOR-Operation den Willen bewiesen, Karadzic tatsächlich festzunehmen. Daran hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Zweifel gegeben. Karadzic und sein früherer Armeechef Ratko Mladic werden vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag wegen der schwersten Verbrechen in Bosnien gesucht. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord, Vertreibung wird ihnen zur Last gelegt. Vor allem die Ermordung tausender muslimischer Männer aus der früheren UN-Schutzzone Srebrenica ist einer der Hauptanklagepunkte des Haager Tribunals. Außerdem werden Karadzic und Mladic für die jahrelange Blockade der bosnischen Hauptstadt Sarajevo verantwortlich gemacht, in deren Verlauf über 12.000 Menschen starben. Während des derzeit laufenden Milosevic-Prozesses in Den Haag hatten sich die Gerüchte gemehrt, dass auch Karadzic bald dort vor Gericht stehen könnte. Von seiner Aussage hätte man sich Beweise gegen Milosevic erhofft, doch aus diesen Spekulationen wird nun nichts. Vielmehr sehen sich nun jene in Bosnien bestätigt, die der internationalen Gemeinschaft vorwerfen, mit Karadzic einen Handel abgeschlossen zu haben, ihn nicht zu verhaften. Die fehlgeschlagene SVOR-Aktion im Osten Bosniens kann solchen Spekulationen jedenfalls kein Ende bereiten.